angereist und ohne Plan komm ich nachts nirgendwo an. Leere herrscht, Gedanken schwinden. Ich konnte eine Kneipe finden. Verlorene Seele am Ende der Welt, aufgereiht an die Wand gestellt. Versunken im Verzweiflungsbier wart ich auf die Erlösung hier. Keine Chance zu entkommen, meine Zeit ist wie geronnen. Ich seh die Gäste, die ankommen, sie wenden sich ab, wie benommen. Solange mich diese Krise quält, führt kein Weg zurück zur Welt. Das letzte Fest am Ende der Welt, das letzte Bier vom letzten Geld. Finstere Gedanken, wie's um mich steht, und keinen Plan, wie's weitergeht. Eine Katastrophe droht, wo bleibt der Retter? Ganz egal, wofür du stehst, wenn du